Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie nun wieder zu unserem Hörspielabend auf NDR 3. Auf dem Programm steht heute ein neues Hörspiel der in Frankfurt lebenden Autorin Ursula Krechel. Sie gab ihrem Stück, das sie aus dem Lyrikband Rohschnitt entwickelte, den Titel »Glückselig, feindselig, vogelfrei«. In streng komprimierter Gedichtform erzählt das Hörspiel von einer imaginären Reise. Drei Frauen, Ursula Krechel nennt sie die Kluge, die Schöne und die Mutter, verlocken das lyrische Ich zum Aufbruch. Auch ein Kind ist dabei. Die Schöne, die Kluge und die Mutter. Das sind die drei stereotypen Rollen der Frau, die die Ich-Figur in diesem Spiel erprobt und sie am Ende verwirft. Denn die Kluge, die Schöne und die Mutter lösen eine Biografie in drei mögliche, aber zu enge Lebensweisen auf. Die Reise der vier Frauen geht durch eine Welt der Bilder, die sich mehr und mehr als eine Ersatzwelt aus Nachahmung, Rollenspiel und Fiktion erweist. Das Ich findet eine Wirklichkeit vor, die verstellt ist von Worten und Planquadraten. Die ursprüngliche Welt ist nur noch als Ahnung vorhanden. Es muss eine stumme, warm gehaltene Welt gegeben haben, heißt es in dem Spiel. Wir haben sie nicht erlebt. Verschweigen sie dem Kind. Langsam gerät sie in Vergessenheit. Mit der Textebene dieses Hörspiels korrespondiert eine musikalische Geräuschebene, die der Frankfurter Musiker Frank Wolf komponiert hat. Glückselig, feindselig, vogelfrei ist das fünfte Hörspiel Ursula Krechels und zum ersten Mal führt sie hier selbst Regie. Die vier Frauenrollen sprechen Angela Schmidt, Sabine Andreas, Renate Schröter und Magdalene Montezuma, die Sie hier in ihrer letzten Hörspielrolle hören. Magdalena Montezuma, die nicht sehr oft für den Funk gearbeitet hat und nur ab und zu Theater spielte, ist vor allem durch die Filme Werner Schröters bekannt geworden. Sie starb 41-jährig im Juli dieses Jahres. In Ursula Krechels Hörspiel ist sie als Stimme des Ich zu hören. Linsengericht. Schnitt. Und ein kleiner Mann ging zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Glückselig, feindselig, vogelfrei. Ein Hörspiel von Ursula Krechel. Musik Frank Wolf. Beginne ich zum Ende spurlos, aufgeklärt von Anfang an, heiterer zwischen den Zeilen versteckt, beginne ich zu sprechen. Beginne ich, mich zu entfernen, spurlos. Mein Ich verliert sich. Ich habe mir die Tür gewiesen. Wer sagt hinterrücks Ich zu mir bei wechselnder Witterung? Die Grammatik gibt ein Kartenspiel aus und wir kennen die Regeln. Neugier dreht sich auf Spulen und Bände, Schönheiten verschwinden nummeriert im Archiv und die Blindstellen werden öffentlich. Die Verzückungen des runden Lebens in einer Seifenschale. Hunde an Halsbändern versteuert. Die Welt endet am Mond des großen Zehennagels und ist ein Gebirge auf Rädern. Am Abend wird sie abgeschlossen, ein Wachmann tritt auf mit Pfeife und Wasserglas. Er schläft im Stehen und zieht schlafend die Pistole. Die Frauen drehen ihr Haar auf Rollen, wickeln die Füße in knisternde Folien. Mit eingeschweißten Hausausweisen finden sie den Weg ins Bett. Der Kalender blättert sich von hinten auf und an allen Tagen ist Luft zwischen den vollen Stunden. Viel ist zu wenig gewesen. Dem Tag war die Spitze gebrochen, der Stachel steckt noch im Fleisch. Ich erhob mich am Nachmittag, wusste nicht gegen wen, und niemand war da, Eisblumen zu pflücken, Bohnen zu kochen, die einzige Sonne zu wärmen im Trüben. Hier war die Blindstelle. Ich sah sie und schämte mich, denn niemand war da, sie zu sehen. Da suchten sie mich heim. Wie hatten sie mich gefunden? Und ich öffnete ihnen. Sie waren da, verführt von Freundlichkeit, verführten sie mich, die Kluge, die Schöne, die Mutter. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Aufbruch ist Erfindung. Komm mit. Ist Fischleichen im Waschbecken und warmer Wind. Komm mit. Ist Blut und Wasser und Wein gemischt. Komm mit. Komm mit. Ich wehrte mich rechtschaffen. Ich kann nicht. Sitze fest. Sie zerrten an mir, winkten mit Süßholz, legten Netze aus. Vogelfängerinnen zierte ich mich, verfing mich im Netz ohne Argumente. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit, komm mit. Aufbruch ist Erfindung. War ich ich? Waren wir wir oder wer? Wo war die Auffahrt und wohin brachen wir auf? Komm mit, komm mit. Komm mit, komm mit. Komm mit. Aufbruch ist Erfindung. Ich sagend versteckt sich das Ich hinter Haselbüschen und struppigen Gefühlen. So brachen wir auf. Ließen eine Zimmerpalme zurück, die vertrocknete im Nu. Und runde Augen, ein Staunen, ein Kind im Tross, klüger und weitsichtiger als Hans im Glück. Malt mir die Welt, rief das Kind. Wir kauften ihm Nüsse und Lutscher, erwarben uns selbst ein gerüttelt Maß Weltläufigkeit und rohe Seide um den Kopf gewickelt, Seekarten, Faltpläne. Aufbruch ist Erfindung. Ist ein Floß aus Korken, ein Loch aus nicht mehr Wollen, eine Vorstellung von mehr. So brachen wir auf, bepackt mit leeren Händen. Die Uhr lief uns davon, das Kind ihr nach. Wir bauten Hürden aus Tüten, Taschen, Schachteln. Schon stolperte das Kind, eine Tüte platzte, Bohnen sprangen heraus. Das Kind sammelte Taler. Aber wir hatten ein Dutzend Schecks. Wir malten dem Kind die Welt. Sie hatte einen Hut auf und drehte sich unter unseren Händen. Im Süden lachte ein kleiner Mann, der war aus allen Wolken gefallen. Schon stand er breitbeinig auf dem Papier. Die Nacht war Aufbruch und Ankommen zugleich. Von jetzt an nie mehr daheim. Dass ich ich gewesen sein soll. Dass ich ich gewesen sein soll. Im regennassen Gras. Im letzten Sommer, dass ich ich gewesen sein soll im letzten Sommer, dass ich ich gewesen sein soll im letzten Sommer im regennassen Gras, dass ich gewesen sein soll, dass ich ich gewesen sein soll im Sommer, das Vieh auf der Weide blökt, Sommer, das Vieh auf der Weide blökt, ich ich gewesen sein soll. Ich gewesen sein soll, das Vieh auf der Weide blökt, dass ich ich gewesen sein soll, im Gras, dass ich geträumt, ich gewesen sein soll, dass ich gewesen lockt keinen Hund vor die Tür, dass ich ich gewesen sein soll, lockt keinen Hund vor die Tür, dass ich ich gewesen sein soll, lockt keinen Sommerregen vor die Tür, dass ich ich gewesen sein soll, dass ich gewesen sein soll, regennass vergaß, das Vieh auf der Weide gewesen sein soll, dass ich ich gewesen sein soll, das Vieh auf der Weide, das Vieh auf der Weide stumm. Auffächert sich die Welt. Der Himmel ist noch zugefroren. Unbeschriftet, wie er ist, finden wir uns in ihm nicht zurecht. Wir teilen uns selbst die Rollen zu. maßlos versessen auf Welt. Wir spielen Leben und essen Welt, kalt geworden, in einer viereckigen Form gefestigt. Das war der Kuchen nicht, den wir essen wollten. Kleinmütig essen wir den Hunger anderer Esser. Wir stellen uns selber aus auf dem grauen Markt der Wörter. Alles verknetet zu einem Brei. Moniereisen in die empfindlichsten Gefühle. Und wer Beton gießt in die vorläufige Verschalung, der ist's. Auffächert sich die Welt. Die Welt verschlingt uns. Und wir essen Welt. Es muss eine stumme, warm gehaltene Welt gegeben haben. Wir haben sie nicht erlebt. Verschweigen sie dem Kind. Langsam gerät sie in Vergessenheit. Wir spielen uns selbst immer in anderen Rollen. Immer spielen wir uns selbst, als spielten wir uns, die spielen wir seien, wir selbst. Auffächert sich die Welt. In ihren Spalten leben wir. Vergilbt auf alten Zeitungen. Wir essen schwarze Seife und scheiden Kreide aus. Schon ihre Mutter war Mutter. Die wiederum war einer Mutter vom Schoß gesprungen, die Mutter wurde aus einer Mutter. Stumme Mütter, die aufschrien zwischen den Geburten und wieder still waren, jahrelang. Eine gebar die andere, die von der einen nichts wusste. Eine väterlicherseits zusammengevögelte Gesellschaft. Eine auf die andere gesetzt, ein Geschlecht von Riesinnen, auf deren Schultern wir ritten, auf deren Nerven wir trampelten. So, sagte die Mutter, sei sie Mutter geworden. Bin ich mir denn nicht in den eigenen Schoß mit der Tür ins Haus? Ins Schneckenhaus gefallen? Gefallen bin ich nicht. Ich trug den kleinen Wunsch nach einem Kind mit mir Jahre auf Jahre, kugelte ihn durch öffentliche Parks, vergrub ihn in Sandkästen, zahlte im Voraus für ihn. Wunschdäumling, versteckt zwischen anderen Wünschen, die aufbrachen trotzig am helllichten Tag. Dann trug ich das Kind. Und das Kind trug mich in eine andere Welt. Bazillenfurchtsam, streng geschieden von aller anderen Welt. Eingeweicht, ausgekocht, weichgespült. Wo hatte ich vorher gelebt? Es muss eine ausgewachsene Welt gegeben haben. Erinnerungslose große Menschen schluchten durch diese Welt, in der nicht gekleckert wurde. Ihr Zugang war versperrt. Schon meine Mutter war Mutter. Ich war anders und wurde halbwegs wie sie, die wiederum einer Mutter vom Schoß gesprungen war. Die Welt war mit Bananenschalen gepflastert, mit Schnürsenkeln verschnürt, Bauklotztürme erschlugen, schlafende Nachtfalter. Und für Geschrei zwischen Schlafen und Wachen war viel Zeit. Aber Mutter, Mutter, ich verstehe dich nicht. Ich spreche ins Unreine, will nicht verantwortlich sein für Sätze, Bilder, eine Rolle spielen, die Mutter heißt. Ich bin verantwortlich für das Kind. Ein unreiner Zustand, aus der Mutter gekrochen, unrein und körperlich. Eine zerstückelte Zeit, unreine Wärme, unreine Vernunft, zwischen den Fingern zerronnen. Eine milchige Zeit. Ich bin die Schraubenmutter. Wir lachten. Die Mutter hält die Schraube in der Wand. Aber wer hält die Mutter? Schweigen. Die Welt, in der eine Mutter fest verankert ist. Eine Welt an Schaukelketten. Liegende Welt an einer festen Leine. Ist noch nicht erfunden. Aber du warst doch du, riefen wir. Du warst doch du, eine von uns und nicht verändert. gekreuzt, fortgepflanzt und mehr, wenn das eine Genugtuung ist. Da war die Rolle zu Ende. Sagte sie, reimt sich, und ich habe Reime gefressen. Auf Stille, Pille, mein Wille geschehe. Sie hörte das Gras wachsen, die Schöne, die ins Freie gesetzte Städterin, und wuchs mit dem Blick, der auf sie gerichtet war. Sie war schöner denn je, als sie sprach, und sie wusste es. Wusste, dass ich es wusste, wie sie sich spreizte, balancierte zwischen abgeschriebenen Verlusten, die Gewinne waren, wenn sie sich recht besann. Soll ich mein Gesicht in die Linse drehen? Ein erleuchtetes Lächeln über die Jochbögen gespannt? Ein Lidschlag für einen Augenblick? Willst du es so? Bilder rutschten ineinander, das kleine Fernsehspiel der ausschweifenden Gefühle, die Inszenierung eines Unglücks als Operette. Willst du das? Ich schwieg. Sag. Gib mir einen Charakter und ich spucke ihn aus wie echt. Die Linse liegt auf der Lauer. Worauf wartest du? Ich bin bereit. Eine Wolke über der Schönheit, Geduld, ein anderes Licht. Ich freute mich, dass sie schön war, schöne Sätze sprach, wenn sie den Mund öffnete, und schön war, wenn sie schwieg. Ein feines Knacken, nervöser als das der Fußgelenke, und es beginnt, hat schon begonnen, sekundenschnell. Eidechsen in den Ritzen, die Haut schwitzt, Bleistifte aus und Hoffnungen rollen über den Boden, auf die niemand tritt. Der aufgewärmte Fluss mündet in einer Teetasse und Zucker leckt den Schnee vom vorletzten Jahr. Die Schöne schüttelt ihr Haar und es bedeckt den Hügel. Vögel nisten in unserer Bratröhre und wir brüten Zipperlein aus. Willst du, dass ich die Wiesen hinabsteige? Im langen Blumenrock zwischen den Symbolen verweht? Gebirgen über den Rücken streiche? Willst du, dass ich tripple? Sturzfliege über eine kopflose Landschaft? Sag, wie willst du mich? Total! Bleib ich sitzen, wo ich sitz, eine lange Rede lang? Die du mir beschneidest, ich weiß. Bleib, rief ich, bleib, wie du bist, nun schon flehend. Licht stürzte über uns, ein Schwarm Zitronenfalter. Die Blende war falsch, die gedachten Schatten fehlten. Dass ich gewesen sein soll und bleibe. Ich lache. Sag noch einmal Idylle und ich schrei. Schnitt. Ausbruch nicht vorgesehen, Schönheit ist Pflicht. Ich bin in Bilder gestiegen. Einmal wollte ich körperlos sein. Abgespeckt, abgeschirmt, abgetrieben. Wozu, frage ich dich, wozu? Bleib so. Eine wirklichkeitstote Zeit auf der Rückseite der Bilder. Wie der chinesische Maler, den alle Welt imitiert. Auch ich natürlich. Der nach dem letzten Pinselstrich in sein Bild gestiegen ist. Auf Nimmerwiedersehen. Auch ich habe es versucht. Einmal, mehrmals. Aber immer wieder. Jetzt schamrote Flecken auf ihren Backen. Immer wieder. Sie bebte vor Enttäuschung. rutsche ich am Bildrand heraus. Da kreuzt sie die Beine wie in den alten Filmen, deren angeschmorte Bilder stehen geblieben sind vor unseren bildersüchtigen inneren Augen. Das Grillenzirpen der aneinandergeriebenen Beine, das seidige Zirpen. Ein unersetzlicher Kulturverlust wie Braunkohlenbriketts, vollständige Bibliotheken, Liebe, du weißt wie. Da kreuzt sie die Beine wie die wasserwelligen Frauen, die ins Bild traten und blieben in weißen Sakkos, die weiß blieben in diesem Film. Die Einstellung des Tages. Aber die langen Schatten, das ferne Rauschen der Autobahn, ihre Beine, länger und länger, sie räuspert sich. Eine lange weiße Straße von Beinen wandert die Linse hinauf und der Blick folgt ihnen. Kein Rotlicht, kein Stoppschild. Die lange, lange Beinstraße entlang reißt der männliche Blick und wir folgen ihm einmal nur. Einmal ist keinmal. Einen langen, schönen Augenblick. Schön, aber ganz durchgedreht. Später geschnitten. Ein einziger Blick geradeaus. Stammen wir nicht von Menschen ab, die Affen züchteten, die ihnen ähnelten? Stammen wir nicht von Menschen ab, die Menschen durch Menschen ersetzen? Spieler ihrer selbst? Von Ersatzspielern ersetzt? Und Ersatzspieler ersetzt durch nichts? Verwirrspiele, nur Verwirrspiele. Und wodurch ersetzen sie nichts? Die Kluge sprach klug. Und wir ersetzten eine Filmrolle durch eine andere, kleine Gehirne des Sehens, später in Streifen geschnitten, Lücken, Risse, halbgar. Was willst du? Uns durch Bilder ersetzen? Und was ersetzen die Bilder? Gefiltert, geschnitten, gemischt, großmannssüchtig vergrößert? Und wo sind wir, wenn wir die Kinos verlassen? In denen wir uns gebildet, bebildert gesehen haben. Einmal saß ich im Kino. Nein, das erzähle ich später. Sag, wo bin ich am Ende des Films? Wo ist meine Wirklichkeit? Und wo ist ich in den Bildern? Ich sagte, was ich gern sage. Erzähl, Gedicht oder nicht? Stammen wir nicht von Menschen ab, die es wagten, uns zu züchten, ohne Bilder in der Hand, im Kopf Schwärze? Ein kopflastiger Albtraum, der einmal in Szene gesetzt, kunterbunt wird? Und wir sehen zu, gefüttert mit Bildern, ausgefüttert mit Sätzen. Und sieh, da kam ein großer Wind von der gedachten Wüste her, stieß an die vier Ecken des Hauses, verrückte sie und die Köpfe darin, die Entwürfe zu Häusern sind. Verwirrspiele, nur Verwirrspiele. Stammen wir nicht von Menschen ab, Kindergrößen, ausgestopft mit Schulterpolstern, auf Sessel geleimt? Haben wir nicht hohe Tiere gezüchtet, affenartig schnell? Das Kind hörte nicht zu, hätte auch nichts verstanden. Die auf Affen herabsehen, wie auf Menschen, wie auf uns. Wenn wir immer noch mit menschlichem Format, aber verkleinert, uns zweidimensional erbittern? Stammen wir nicht von Menschen ab, ich feuerte sie an, die Türme verspiegelt haben, in denen kein Winzlingsmensch sich mehr spiegelt? Haben sie uns nicht auf Treppen gestellt, in Züge gepackt? Reisen wir nicht von einem zum anderen Ende der Stadt ohne einen einzigen Blick? Aufgehängt an Haltegriffen? Ich hetzte sie auf. Stammen wir nicht von Toten ab, die Tote züchten wollten mit lebendem Ersatzteil? Ich frage ja nur. Verwirrspiele, nur Verwirrspiele. Wäre ich sicher, ich stammte von Menschen ab, Das war die Kluge wieder, die sprach, aufgehetzt, abgehetzt. Wäre ich sicher, was ich nicht sein will. Ich stammte von Menschen ab, die Steine waren, in steingrauer Zeit. Steine, die Menschen gezüchtet haben. Recht und schlecht, malend, schleifend, sich reibend, mit Macht und der Geduld von Jahrtausenden. Ich wäre zufrieden. Zähne knirschend über die kalten Herzen, aber verständig aufgeklärt. Ein Stein fiele vom Herzen. Sei gegrüßt, schiefergraue Last, mein Ahn. Stammen wir nicht von Menschen ab, die Steine gegessen haben in großen Brocken? Ach, die Klugheit hat Löcher in meinen Kopf gefressen. Nun fällt alles heraus, was locker darin saß. Kostbare Steine, Steine, harte Währung, ihr Kurs fällt. Und ich behalte die Fassung. Kustoden im Naturkabinett. Für Kinder die Hälfte, vor Menschen wird gewarnt. Sie schwieg jetzt. Das wollte ich nicht. Schweigende Klugheit ist verdächtig. Du wolltest erzählen, Gedicht oder nicht? Sie fand den Faden nicht mehr, die Kluge. Sie hatte ihn um die Steine gewickelt, so war er verwirrt. Stammen wir nicht von Steinbeißern ab, die Menschen heißen wollen? Das war der Faden nicht. Einmal saßst du im Kino, half ich ihr auf die Sprünge. So hat es angefangen, in der Totalen, und dann? Meter um Meter vergeudet. Der Film schleifte uns, niemand beachtete das Kind, wir ließen die Handlung schleifen. Einmal saß ich im Kino. Hitze im Raum und Sommer draußen. In Trauben hingen Menschen unter Schattenbäumen. Die Straße leer gefegt. Gedörrte Sinne. Da lief mir ein Mann über den Weg, folgte. Ein herrenloses Hündchen, frauenlos. Ich ließ es geschehen, tränkte es in der stehenden Hitze. Wir tranken Wasser aus einem Napf, wärmten mein kühles Betttuch. Da plötzlich, wie blind Wünsche wachsen, wollte ich ins Kino. Weg! Und der Mann kam mit, angesteckt von der Bildersucht. Es muss eine Welt vor Erfindung der Bilder gegeben haben. Diese Welt wurde von Unzufriedenen erdacht. Einmal saß ich im Kino. Jetzt hatte die Kluge den Faden gefunden und er spulte sich locker ab und ich, hinter der Linse versteckt, hoffte, sie verlöre ihn nicht mehr. Einmal im Kino, ruhige Einstellung, wenige Schnitte, eine zitternde Ruhe in den Bildern, die der Blick nie hat. Stammen wir nicht von Bildern ab, die menschenähnlicher werden wollten als Menschen? Scharen von Menschen verließen das Kino. Geld zurück. Eine Ruhe in Bildern, die schwer auszuhalten ist. In die Bilder versunken, vergaß ich den Mann. Der sprang auf seine Füße, schrie in das Türenklappen. Wie ihr hier sitzt und sitzt, als geschähe nichts. Aber ich bin eine Maschine. Mehr Unruhe im Saal. Ich bin eine Bildermaschine, Bilderbuchmaschine. Glotzt nur, ja, ich bin eine Maschine und ich produziere Glück. Täglicher Ausstoß im Akkord, Glück in Verpackung. Klick, klick macht die Maschine und das heißt Glück. Und weiter, weiter schrie er. Ein erwachsenes Zischen rundherum. Ich duckte mich. Eine feige Zufallsnachbarin. Ich kannte ihn nicht so. Er sprach mich nicht an. Ich bin eine Maschine, eine Menschenmaschine. Er verließ das Kino. Torkelnd. Ich schaute weg und sah den Film. Menschen trugen Koffer am Strand. Sie trugen Hüte, Mäntel. Wind pfiff in kleine Gesichter. Sie gingen aus dem Bildrand hinaus. Ich tauchte in die Bilder, ging mit ihnen. Ein ruhiger Wanderblick ohne Erschöpfung. Und die Bilder folgten mir, als ich das Kino verließ. Zu Hause unter der Matte ein Zettel. Ernsthaft gefaltet, Qualbögen mit ungelenker Hand geschrieben, stumpfer Bleistift, bleierne Erstarrung, Bleiasche. Ich bitte dich, mir diesen Spuk zu verzeihen, weil alles so qualvoll und entmenschlichend war. Den Zettel behielt ich und verlor den Mann. Die Kluge schnappte nach Luft, schweißnass die Kniekehlen, doch kein Augenlid zuckte. Ich dachte mir Lobeshymnen aus, die sie erwartete. Wir gingen ins Haus, Regen, die bilderlose graue Erschöpfung danach, Regen. Die von Unzufriedenen erdachte Welt schlief. Das Kind schlief. Unter dem Wechselsack geborgen. In Bilder gestiegen. Einmal wollte ich körperlos sein. Auch ich natürlich. Auch ich habe es versucht, einmal, mehrmals. Aber immer wieder, immer wieder rutsche ich am Bildrand heraus. So viel ist bedacht worden. Nachts zwischen 2 und 3 ist so viel gedacht worden. Löcher, Bäche, ein Schweinekoben. Etwas Verdunkeltes, das man nicht sieht. Ist so viel gedacht worden, nachts zwischen 2 und 3. Verwirrspiele, nur Verwirrspiele. Die Bilder sind stumm. Blindgänger, die Sätze. Der Schnitt schneidet die Schere im Kopf entzwei. Die Zeit fiel uns in den Schoß und wir legten Hand an sie. War es unsere Zeit? Hatten wir sie gefunden? Wem geraubt, ging sie verloren? Wo ist unsere Leichtigkeit? So leichtfertig geblieben ist nichts. Streichholzschachtel. Eine Erinnerung ans Zündeln auf kleiner Flamme. Die Feuerwehr spielt Skat. Freiwillig zerreißen wir uns die Mäuler. Aber am schönsten in der Nacht, wenn Kähne vor den Fenstern schweben, bleigraue Bänder mit Steinkohlen beladen. Kein Hund bellt, kein Zug pfeift. Dreifach erleuchtete Sterne fallen aufs Wasser. Oder schleichen Tiger ums Haus? An solchen Tagen ist ich in den Graben gefallen, 3 Krümel Erde darüber, nicht beweint. Auferstanden, reibt sich die Augen vor Fachpublikum, spult eine Rolle ab. Das bin doch ich. Paart sich mit einer Planierraupe, keucht. Die Lacher paritätisch auf den Ketten. Als wir die Welt in Bildern betrachteten, da war sie ein leeres Schneckenhaus. Es rauschte, rauschte, wir waren draußen und kein Geheimnis darin. Das Kind kniet davor und ruft mit einer Schafsgeduld. Schneck, Schneck, komm heraus, strecke deine Hörner aus. Und macht sich keinen Reim, dass keine Schnecke kommt. Wie es auch schmeichelt, bettelt, brüllt. Gibt es nicht Schnecken wie Messer und Sand am Meer und nützliche Wörter wie Bitte? Sprich nur weiter, weiter in schrillen Tönen, dass keine Stille entsteht. Blas mir ins Ohr und verschon mich mit deiner zerrütteten Ekstase für nichts, ich höre dich ja. Am anderen Morgen sind Mauern bemalt, mit leuchtenden, schiefen Buchstaben, hastige, rote, zornige Wörter. Wir gehen an Wörtern entlang und das Kind malt sie ab. Hausfrauen sind unterwegs mit Schrubber und Bürsten und putzen Buchstaben für Buchstaben weg. Freiheit für... Das andere ist schon weggeschrubbt. Weiter, weiter putzen sie. Gleich ist die Freiheit weggeschrubbt. Nachts verwandeln sie sich in reisende Wölfinnen. Dorfhunde spielen Dubels. Über den Autobahnzubringer streunen sie die Kluge, die Schöne, die Mutter. Und wer sie erlegen will, sie stellen sich taub. Eine Radiodurchsage warnt vor ihnen. Ich trage im Hebammenkoffer Büchsenfleisch, den Büchsenöffner, Salz, Papierservietten nach. Die Schlösser des Koffers schnappen. Und wer die Wölfinnen erlegen will, tollwütig oder nicht, den beißen sie in die Hinterreifen. Streunende Wölfinnen bei uns, heißt die Schlagzeile im Tagblatt. Genug. Und wieder Warnungen und Nackenhaare sträuben sich. Da brechen der Wirt und der Metzger auf, der Tankstellenbesitzer schließt sich an und der amtliche Tierarzt folgt im gemessenen Abstand. Beim Wirt haben sie eine Flasche Mut getrunken. Die wilde Jagd beginnt in ihren Köpfen. Scheinwerfer abgeblendet, Flinten im Anschlag, so liegen sie auf der Lauer. Und wer sie erlegen will, kein Mond bedeckt das Feld. Nachts heulen die Wölfinnen in einem fremden, langgezogenen Ton den Männern in die Ohren. Dorfhunde spielen Dubels. Knoblauchzehen unter den Rockaufschlägen, Sprechfunkgeräte, Flinten im Anschlag, im Hosenstall das Beil. So gehen die Männer, gehen bei Rot über die letzte Kreuzung. Einer wacht beim Kindergarten, einer am Kunstdüngersilo, einer beim Autobahnzubringer und der Amtsarzt an der Laderampe des Coop. Sie werden die Wölfinnen stellen. Kein Mond, kein Wind, kein Tod. Da fällt ein Schatten auf das Blumenbeet vorm Kindergarten. Der Wirt sieht schon der Wölfin ins gnadenlose Aug. Sie keucht, ihr Atem fliegt. Sein Herz ist kalt, er schießt, trifft nicht. Die Wölfin sträubt das Fell. Schon ist der Metzger da und hebt das Beil. Er hackt der Wölfin in den Lauf. Sie heult nicht, reißt sich los. Dreiläufig springt sie ins Gestrüpp, ihr Atem eine Wolke und ist verschwunden. Wirt, Metzger, Tankwart klopfen sich den Rücken und stecken den Lauf der Wölfin, die Trophäe, ein. Der Amtsarzt schreibt die Wölfin krank. Sie trinken wieder Mut aus vollen Flaschen, rufen das Tagblatt an, es schläft, rufen den Landrat an. Der wacht und lädt sie ein, so spät noch. Sie kennen sich lang genug aus ihrer Schützenbrüderschaft, flinten im Anschlag und fallen ihm ins Haus mit neuen Flaschen Mut. Wo ist die Frau des Landrats? Heute beim Heimatabend Bridge, Spanischkurs. Genug der streunenden Wölfinnen. Prost. Sie trinken. Mut fällt ab und wohlige Wärme kommt. Der Landrat lobt die Bürgerwehr. Die Helden leben hoch, dass wieder Ordnung herrscht. Zum Abschied schwankend holt der Wirt den Lauf der Wölfin aus dem Sack. Blut tropft und keiner ekelt sich. Der Arzt wird bleich, der Metzger stumm. In der Hand des Wirts ein Frauenbein, ein Schuh mit Riemchen, Schnallen. Die kennt der Landrat ganz genau am Bein der ungetreuen Landratsfrau. Am Morgen frühstücken wir so spät wie immer, betrachten beiläufig unsere schlammigen Schuhe. Die Beleuchtung stimmt Bild für Bild. Kein Tagblatt kommt. Dorfhunde spielen du bist. Die über die Hutschnur geht, auf zehn Spitzen, den Vätern mit zwei Köpfen, ohne Geschlecht im Kreis, die über die Hutschnur geht, verwackelt, Schnur gerade, Hut ab, auf Zehenspitzen, wo geht sie hin? Die über die Hutschnur geht ins Blaue. Wir fahren weiter. Weiter. Weiter. Wir fahren weiter. Weiter. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Was wollt ihr noch? Es ist so still, dreieinig, dreifaltig. Wind streicht übers Haar, richtet die Brustwarzen auf, fegt unter die Röcke. Unser Schrei wird nie das Ohr der Schreienden erreichen, rief ich. Was wollt ihr noch? Schrie ich. Hörtet ihr mich schreien gegen den Wind? In einer gut geschmierten Zeremonie heiratet die Schöne die Kluge. Wolken von... Ja. Ja. Hängen in der Luft. Und eine Baumsäge kreischt. Die erste, die zweite, die dritte steht. Die Mutter spielt den Pastor, das Kind streut Hagelkörner aus Reis mit Fleiß und ich hebe die beschwörende Hand, Zeugenstand, Ehestand, Stand und viel. Eine zahme Elster entführt die Ringe. Die Baumsäge verendet. Kurzschluss. Ein geölter Blitz. Jeder versucht, seinen Schnitt zu machen. Sie ist ihm ins offene Messer gelaufen. Er ist ihr in den Schoß gefallen. Was sie alles können. Sie wagen aber nichts. Kein Blut fließt. Und wenn geschnitten wird, beginnt die Welt. Liefen sie doch die Hügel hinauf in einer gewittergelben Beleuchtung, stürmisch aufgepeitscht, geschlagen mit sich selbst. Was wünsch ich? Was habe ich zu wünschen? Abends blättern sie in ihren Herzensfalten. Und alle schweigen, kopfüber ins Drehbuch getaucht. Blättern in zusammengerotteten Verzeichnissen, finden sich nicht. Das Paar schließt sich wie eine Wunde und trotzt der Welt mit schorfigen Lippen. Wo ist die Handlung? Die Handlung ist abhanden gekommen. Wir sitzen auf dem Trockenen wie eh und je, aber jetzt wissen wir es. Trocknen selbst in dünner Luft. Wo ist die Handlung? Die Schöne hat sie gepudert hinter indischen Schals, versteckt hat die Mutter sie ins Bett gelegt, hat die Kluge sie mit dem Bad ausgeschüttet. Der Faden ist gerissen. Wir drehen eine Schleife um Brautschöße, Witwen, Gattenmörderinnen unter der Hand. Wackelt, verwackelt, verwackelt, verwackelt. Das Kind trägt in sich einen kleinen Motor, Freundschaften zu schließen. Den schaltet es ein und aus, röhrend ein und aus, bis er kaputt ist. Aus. Das Messer ist nicht der Mörder. Und was geschnitten wird, wer sagt denn was, fällt unter den Tisch. Und was geschnitten wird, mit flatternden Enden fügt wer zusammen. Falsch. Aus allen Enden wird das gleiche Ende. Strick, Strom oder Kabel oder die Luft, die wie Blei auf den Schultern lastet. Wer sagt denn was? Spät schlägt die Stunde der Witwen. Sie kommen von den Gräbern, über die sie sich geworfen. Mit Gießkanne und Schäufelchen, steife Röcke gegen den Wind. Die Schürzentasche beutelt ein nimmersattes Geheimnis. Schielen nach links, schielen nach rechts. Die Stunde der Witwen ist noch nicht gekommen. Gemessenen Schrittes kehren sie ins Dorf zurück. Abends bis morgens öffnen sich die Gräber. Karl, du bist's. Schlaf doch. Die Witwen seufzen, schließen die Tür. Das Bild bleibt stehen. Schlaf. Ich folge dir nicht. Der Engel ist abwesend. Die Aufklärung, vom eigenen Licht geblendet, lädt zum Schauprozess der Ideen ein. Doch niemand kommt. Das Datum ist falsch ausgedruckt. Der Engel ist abwesend. In die Schatten seiner Fußstapfen tritt niemand und löscht das Licht in Europa. Schon stehen die Leichen auf und applaudieren dem Kampfergeruch ihrer verblichenen Schöße. Noch in der Dämmerung beklagen wir die mögliche Dunkelheit und die Scham der Sieger, die uns nicht kennen. Kühlschränke werden abgetaut. Die Inflation verflüssigter Eisberge über dem Meeresspiegel. Verräterische Pfützen im kleinen Becken. Saurer Regen im Gesicht. Ein wässriges Lachen. Dem Karpfen fallen die Flossen aus dem Fleisch. Und wir bemitleiden ihn wie uns selbst. Hungerleider, die am Beton nagen. Die kleinen Strindberge in uns selbst, über die wir bei Neumond steigen, sind schon mit dem Sessellift zu erreichen. Idylle und Katastrophe. Blutarmut. Handlungsarmut. Und der Reichtum hinter der Baumgrenze der Wörter. Die Geschichte hat einen Sprung zurückgemacht, Bündnisse bröckeln. Die grüne Lunge, Luft gekühlt, verschlägt den Atem. Nach Luft schnappend immer höher die Nase, das Kinn. Immer verschwiegener die Trauer, nicht lebendig zu sein. Abbilder der angelaufenen Bilder. Schon waren wir über uns selbst hinausgewachsen. Liefen mit unangemessenem Ernst durch den Film, standen beim Filmriss, rieben uns die Augen, vom Augenpulver bestäubt. Vier junge Frauen und alle hatten eine Biografie gemeinsam und eine für sich allein, die wir manchmal zitierten. Die Zuhörerinnen hielten sich die Ohren zu, sie kannten die Geschichte zu gut. Immer dieselben Lacher, Kulissen verschoben, ein anderes Licht, das Stichwort blieb. Wir waren schön, klug, gefährdet, aber nicht so sehr. Vergesslich, mütterlich geboren, dem Schürzenzipfel entwachsen. Eine war lungenkrank, ausgeheilt. Eine litt unter Phobien, eine noch gegen Morgen schlaflos. Die vierte scheinschwanger, ausgeheilt. Das Messer im Rücken. Weswegen wir uns nicht umdrehen. Das Messer im Rücken, von dem wir geträumt haben, dass es uns sticht. Jemand hat damit Butterbrote geschmiert und wir tasten heimlich, heimlich unsere Wirbel ab. Kein Messer, kein Stich. Und in der Küche brennt noch Licht. Haben wir uns zu früh gefreut, wieder einmal unglücklich sein zu dürfen? Das wäre doch gelacht. Ein Kästchen Leiden, aus dem auf Knopfdruck ein Messer springt, quer über den Tisch, von mir zu dir, hepp, auf das bereitstehende Messerbänkchen, so trainiert sind wir doch. Himmelblaue Verzweiflung, mit viel Verdünner auftragen, besser noch, sich mit Gummihandschuhen schützen bei der Prozedur und gut trocknen lassen. Lebens- und Landeskunde der Süßholz-Indianer. Verwurstet in drei öffentlich-rechtlichen Fortsetzungen unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Handgriffe, Augenfalten, Paradentosefälle. Schleimpfropfen in unseren Gefühlen. Die letzte Traurigkeit im Goldfischglas schwimmt rundherum, rundherum. Stündlich verlängern Frischzellen ihr Leben. Liegestuhl, Regiestuhl, Klappstuhl, Klappmesser. Wir werden ja sehen, wer schneller rostet, die kleinen Würstchen oder die Konservendosen, in die man sie packt. Die Klügste unter uns war, zog einen Flunsch. Das hatte sie alles schon einmal gehört in der Kinderstunde der Aufklärung, der sie danach aus Langeweile ferngeblieben war. Wir hörten ein Türenschlagen und saßen dreifaltig einfältig. So war's, ich schwör's. Als eine zu sprechen begann, fuhr eine andere ihr über den Mund. So wird's gewesen sein. Halt den Mund und sing ein Lied. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Aufbruch ist Erfindung. Komm mit, komm mit. Ist Fischleichen im Waschbecken? Komm mit, komm mit, komm mit. Warmer Wind ist Blut. Komm mit. Und Wasser. Komm mit. Und Wein gemischt. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Die Freundinnen haben das Auto vollgeladen. Examensarbeiten, Strickzeug, das Kind. Nicht abgeschickte Briefe an die verkümmerte Liebe. Die Entfernung wirkt Wunder an Erkältung. Auf den nebligen Hügeln Karrensee, Examensarbeiten, Strickzeug, das Kind, die veruntreuten Gefühle, alles klamm im Mai in die Städte zurück. Ich folge ihnen mit dem Zug. Folg ich ihnen? Freimütiger als jemals. Keine kann die Zeichen deuten. Wenn es denn Zeichen sind, die die Bilder stören. Die Linse verschluckt Wirklichkeit, doch die hört nicht auf, wirklich zu sein, auf den schwungvollen Streifen, über die wir uns beugen. Keine bewegt sich. Hände hoch. Oder im Schoß gefaltet. Die Bilder laufen schneller und schneller, und was gesprochen wird, nimmt der Wind. Wenn uns etwas gelungen ist, ich erkenne ihre verschleierte Stimme nicht. Wenn uns etwas gelungen ist, wir haben auf ihrer langen, langen Straße den Ameisen eine glückliche Kindheit beschert, quer durch die Küche zum Zuckertopf, schnurstracks großräumig gedacht. Sie spricht schneller und schneller, ich höre noch. Entschädigt, atemlos, automatisch. Ein sprachloser Mund. Wimmernd bricht der Ton ab. Schneller fahren die Bilder, schneller. Sie verwischen. Und die Mutter ist klug und die schöne Mutter und die schöne klüger und schöner die kluge. Ein Reißen, Vorsicht. Und ich bin alle. Und niemand ist ich, was besser ist. Ich lösche das Licht. Furchtlosigkeit kriecht aus den Augenwinkeln. Der Wachmann kommt, mischt die Karten, hebt ab, gibt aus. Die Bilder fallen aufeinander, Stich für Stich. Drei Damen im Spiel und kein Herz. Ich höre das Gras wachsen und lass Gras wachsen über sie. Da verließ ich mich am 3. Mai, schlug die Tür hinter mir zu. rief mir noch nach. Sag mir, was ich tun soll. Aber ich hatte schon den Kopf verloren, in den Händen vergraben, um jede Antwort verlegen. So ging ich aus dem Haus, sah mich nie wieder. Aber da war ich schon über den Berg. Das war das Hörspiel Glückselig, feindselig, vogelfrei von Ursula Krechel mit der Musik von Franz Wolf und Luigi Nono. Es sprachen die Schöne Angela Schmidt, die Kluge Sabine Andreas, die Mutter Renate Schröter, das Kind Christina Kujawski, ich Magdalene Montezuma. Toningenieur Günter Beckmann, Technik Evelyn Pieper und Elke Kellermann, Regieassistenz Wartraut Heise, Regie Ursula Kreche. Es war eine Gemeinschaftsproduktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Sender Freies Berlin.